Das verdammte Klopfen soll aufhören. Marsch hin, Rekrut, ich befehl's. Holzhacken wird eingestellt. Es hackt niemand Holz, es ist der da hinten, der Gefangene. Ach, der Prinz, der nackig geht, mit einem alten Wolfsfell um den Leib. Sprich, der Gefangene. Nimm das andere Wort nicht auf die Zunge, es bringt dich vor den Profossen. Da gehören zwei dazu. Die Zeitläufte sind nicht danach, dass sie eine Person wie Olivier Schuh regeln könnten. Horcht. Merkt ihr was? Signale sind's. Da sollten wir streifen, da wir als Grenzbewachung hier sind. Lass die. Ist mir gerade recht, was die schmuggeln. Was denn? Waffen, Pulver und Blei, Hellebarden, Piken, Morgenstern, Äxt. Aus Ungarn herauf, aus Böhmen herüber, aus Litauen herunter. Wo sie es nur auftreiben. Die spüren, was los ist. Spüren blutige Tag. Riechen den roten Hahn auf dem Dach. Alle gegen alle. Es bleibt kein Haus. Die Kirchen werden sie mit dem Kehrichtbesen zusammenkehren. Und das wird aus denen, die heute die Herrenleute sind. Die werden kopfunter in den Abtritt fahren. Und werden unserer dann so viele sein, dass wir die Gewaltigen werden. Ja, 10.000 in den Häusern, 10.000 in den Wäldern, aber 100.000 unter der Erde. Sie werden den Gefangenen hervorziehen. Und das Unterste wird zu Oberst kommen. Und dieser wird der arme Leute König sein und auf einem weißen Pferd reiten. Und vor ihm wird Schwert und Waage getragen werden. Wo finde ich den Kranken? Der Herr will sagen, den Gefangenen. Geduld sich der Herr, ich führe ihm die Kreatur heraus. Wo ist das Zimmer? Was für ein Zimmer? Nun, das Verlies, der Gewahrsam. Dort. Wie dort? Vorm Herrn seiner Nase, mit Respekt zu sagen. Ich sehe einen kleinen, offenen Käfig. Zu schlecht für einen Hundezwinger. Du willst mir nicht sagen, dass er dort... Oder hier ist ein Verbrechen begangen, das zum Himmel schreit. Dort? Tag und Nacht? Winter und Sommer. Im Winter wird eine halbe Fuhr Stroh zugeschmissen. Seit wie lange? Seit 4 Jahren. Seit 4 Jahren. Vor 4 Jahren ist alles verschärft worden. Einmal nachts sind große Herren geritten gekommen, haben mit dem Gouverneur konferiert. Von da ab schläft er nachts im Zwinger da, hat keinen freien Ausgang. Die Füße an der Kette, eine schwere Kugel daran. Die stinkende Wildschuhe am Leib. Ich sehe ein Tier, das an der Erde kauert. Das ist schon das Betreffende. Ruf ihn. Führ ihn her vor mich. Ich darf vor keiner fremden Person mit ihm reden. Vor dem berufenen Arzt wird dir es erlaubt sein. Ich trage die Verantwortung. Sigismund. Er gibt keine Antwort. Da ist er bös. Da muss man ihn nicht reizen. Ist er denn ohne Vernunft? Der? Kann Latein und wird mit einem dicken Buch fertig, wie wenn's eine Speckseite wäre. Aber manchmal, da krampft sich ihm's Wort im Mund und er bringt's nicht heraus. Komm, der Sigismund. Wer wird denn da sein? Der gute Anton ist da. Der Anton macht die Tür auf. So. Es ist innerst eine gute Kreatur. Psst, hört sich. Sigismund, ist ein Herr gekommen. Nicht fürchten. Ein guter Herr, ein feiner Herr. Leg den Kiesstein weg. Was denkt der Herr von dir? Er denkt, du bist ein Kind, bist aber 20 Jahre. Sigismund, komm zu mir. Er weiß, wie du heißt. Siehst du es, ein guter Herr? Oh, seh der Herr seine Augen. Er war als Kind bei bäuerischen Leuten, recht guten Leuten, bis zum 14. Jahr. Herumgelaufen, gesprungen, geschossen mit der Armbrust. Das war ein gutes Leben. Und jetzt wird der Sigismund auch sprechen. Alle werden wir miteinander diskutieren. Mit Reden kommen die Leute zusammen. Hund reden auch, Schaf auch, machen Bäh. Auch sprechen. Zum Toni wird der Sigismund sprechen, denn heute ist einmal Sprechen erlaubt. Oh. Ist Sprechen erlaubt? Und ob's erlaubt ist, befohlen ist's. Ein ungeheurer Frevel, nicht auszudenken ist das. Möchtest du anderswo wohnen, Sigismund? Gib Antwort. Oder was soll der Herr denken? Viecher sind vielerlei. Wollen alle los auf mich. Ich schrei nicht zu nah. Asseln, Würmer, Kröten, sie wollen alle auf mich. Ich schlag sie tot! Sind's erlöst. Kommen harte, schwarze Käfer? Vergraben's. Rührende Stimme. Noch halb kindisch. Hol ein Licht, ich muss ihm ins Auge sehen. Sigismund. Ach, deine Hand ist gut. Hilf mir. Jetzt. Da. Wo haben sie mich hingetan? Bin ich jetzt in der Welt? Wo ist die Welt? Nichts von der Starrheit des Wahnsinns. Bei Gott kein mörderisches Auge, nur ein unermesslicher Abgrund. Seele und Qual ohne Ende. Näher das Licht. Ah, Licht ist gut. Geht herein, macht's Blut rein. Sterne sind solches Licht. In mir ist ein Stern. Meine Seele ist heilig. Es muss ein Strahl in ihn gefallen sein, der das Tiefste geweckt hat. So hat man doppelt an ihm gefrevelt. Ich bin zu Ende. Jetzt geht der Sigismund schön hinein. Oh Mensch, oh Mensch. Sollen sie mit Stangen kommen, dich eintreiben? Ich bitte dich, geh für heute an deine Stätte. Ich verspreche dir, dass ich tun werde, was ich vermag. Das ist eine fürstliche Kreatur, wenn je eine den Erdboden trat. Der Herr erlaubt, seine Exzellenz sind soeben angekommen. Ist der Simon herein? Er soll gesehen worden sein. Sobald er sich blicken lässt, wird's mir gemeldet. Der Herr Doktor. Ich bin dem Herrn für die beschwerliche Herreise sehr verbunden. Eure Exzellenz hatten zu befehlen. Ihr habt die Person in Augenschein genommen? Mit Schrecken und Staunen. Und wie beurteilt ihr den Fall? Als ein grausiges Verbrechen. Ich frage nach dem ärztlichen Befund. Der Ausgang wird ergeben, ob man unter anderem den Arzt nicht zu spät gerufen hat. Ich will nicht hoffen. Der Herr gebrauche seine gepriesene Überlegenheit. Es sollen keine Kosten gescheut werden. Vom Leib aus allein kann nur Pfuscherei den Leib heilen wollen. Es geht um mehr. Der ungeheure Frevel ist an der ganzen Menschheit begangen worden. Oh! Hier ist Adam, des obersten Königs erstgeborener Sohn, geschändet. Darf ich um sachlichen Rat bitten? Hier wird mit Drogen und Pulvern nichts erzielt werden. Was die Medikamente nicht heilen, sagt Hippokrates, heilt das Eisen. Was das Eisen nicht heilt, heilt das Feuer. Wie soll ich die Rede verstehen? So, dass ich auf das scharfe Eisen abziele, wodurch die Menschen hingemäht werden wie Schwaden, und auf das Feuer, durch welches das Königreich aufgefressen wird wie eine Scheune. Wie kommt der Herr zu solchen Divagationen? Es ist von einer einzelnen privaten Person die Rede, die unter meiner Obhut steht. Mitnichten. Hier wird, woferne Gott nicht Einhalt tut, die Majestät gemordet. An der Stelle, wo dieses Leben aus den Wurzeln gerissen wird, entsteht ein Wirbel, der uns alle mit sich reißt. Ihr nehmt euch viel heraus. Ich habe nur einerlei Rede. Hier ist das höchste Geblüt in der erbärmlichsten Erniedrigung gehalten. Ihr beliebt mit Fantasie zu reden, ohne Einblick in die Umstände. Ich bleibe in der Wirklichkeit, soweit das Staatsgeheimnis mir nicht den Mund verschließt. Das in Rede stehende junge Mannsbild war ein Opfer von Koinzidenzien. Ich habe gesänftigt, was an mir lag. Ohne mich wäre es kaum am Leben. Es wäre am Leben. So ohne euch als ohne mich. Und wenn seine Stunde kommt, wird er hervorgehen und unser Herr sein. Das ist der Sinn der Koinzidenz, ja. Ihr habt euch einen großen Enthusiasmus bewahrt. Der Gefangene, ich gebe es zu, war vernachlässigt. Ihr werdet mir einschneidende Maßregeln vorschlagen. Der getaufte Simon ist herein mit einem Brief für euer Gnaden. Na, her mit ihm. Ist schon da. Hier ist der Brief, Exzellenz. Auf welchem Weg empfangen? Auf meiner Geschäftsreise Rückweg, in der bewussten Weise durch die bewusste Person. Hinzugefügt ist worden, ich soll mich beeilen, es ist wichtig für seine Gnaden. Des Königs Neffe mit dem Pferd in eine Wolfsgrube gestürzt. Das ist ungeheuer. Der Erbe des Thrones auf der Jagd gestorben. Der 20-jährige, baumstarke junge Fürst. Das ist Gottes sichtbare Fügung. Der Großalmosinier, dein mächtiger, unbeugsamer Feind, ist ins Kloster, ohne Abschied vom König. Er hat seine Hand aus den Geschäften gezogen, für immer. Der König allein? Zum ersten Mal allein. Zum ersten Mal seit 30 Jahren verlassen vom allgewaltigen Berater. Der Großalmosinier ist in ein Kloster und alle Würden abgetan. Unter dem Namen Bruder Ignatius. Ich habe da überraschende Nachrichten. Es sind große Dinge vorgegangen. Nun, Simon, was gibt's in der Welt? Was reden die Leute? Die Welt, gnädigster Herr Burggraf, Exzellenz, die Welt? Die Welt, das ist ein einziger Jammer. Die Bergleute fahren nichts mehr in die Berg und die Bäcker backen nichts mehr in die Öfen. Der Arzt läuft vom Krankenbett, der Student von der Schule, der Soldat von der Fahne. Dem König sein Zutrauen ist dahin, nun, und dann ist der ganzen Welt nichts geheuer. Nun, was die Leute reden? Von einem großen Strick reden die Leute, von einem Strick so lang wie von hier bis nach Krakau. Und der Strick wird schon eingeseift jede Nacht, sagen die Leute. Und an dem Strick sollen hängen die großen Herren und die kleinen Herren und die reichen Leute und unsere Leute und alles durcheinander. Gott soll beschützen. Nun, es müssen sein große Sachen vorgegangen bei Hof. Was brauch ich erzählen seiner Gnadenexzellenz? Wenn heute am Abend einer der größten Herren vom Hof wird gekommen sein zu reiten hierher, wird er bereden mit eurer Gnadenexzellenz die Staatssachen und die politischen Sachen. Wer wird gekommen sein zu reiten hierher? Was ist das? Der gnädige Herr Großvoivod von Lublin. Anton, hast du gehört? Kann es die Wahrheit sein? Der Simon ist sonst kein Lügner. Es wird sich schon so verhalten. Er hat den Auftrag, euch zu führen vor dem König. Vor dem König? Anton, ja, geht das in deinen Schädel, was sich da begeben hat? Was da wird, du? Sie machen die Leiche lebendig. Das Unglaubliche wird wahr. Das bedeutet nicht mehr und nicht weniger, als dass man sie zurückholt an den Hof. Dass man ihnen aufdrängt, die Ehren, soll heißen die Beschweren. Die Würden, soll heißen Bürden. Die Vertrauensstellen, die Sinekuren und Sekaturen. Alles das, wovor Ihnen graust, wie dem Kind vor der bitteren Medizin. Es wird nicht wahr sein. Mein Gott, wenn es wahr wäre. Und das getäfelte Zimmer wird eingerichtet für seine erlauchten Voivoden. Recht, dass wir ihn nur bald wieder los sind. Den Trompeter hinauf aufs Vorwerk. Sobald er die Kavalkade gewahr wird, 3 Stöße nacheinander, wie vor dem König. Was glotzt du so auf mich? Soll ich... Ich sag schon nichts. Ich finde, Euer Exzellenz verwandelt. Ihr seid ein scharfer Physiognomiker. Was seht ihr in meinem Gesicht? Eine gewaltige, hoffnungsvolle Erregung. Weite Anstalten, große Anstalten, ein ganzes Reich umspannend. Euer Gnaden sind aus einem heroischen Stoff gebildet, aber ich muss es in einem Atem aussprechen. Die Quelle selber ist getrübt, die tiefste Wurzel ist angenagt. In furchtbarem Schlangenkampf ringen Gut und Böse in diesen gebieterischen Minen. Gebt meinem Puls mehr Stetigkeit, das ist alles, was ich brauche. Mir stehen große Aufregungen bevor. Was ihr suchet, ist schärfere Wollust, Herrschaft, unbedingte Gewalt des Befehlens. Ihr kommt einem nahe, zu nahe. Auf das Übel hinzuweisen, dort, wo ich es gewahre, ist mir gegeben. Die Verschuldung an diesem Jüngling, das ungeheure Verbrechen, die Komplizität, die Miteinwilligung, alles steht in eurem Gesicht geschrieben. Genug von diesem Burschen, den ihr obstinat in die Mitte des Weltgeschehens stellt. Ihr habt ihn eingemauert in die Fundamente und er ist dem Blut nach euer Herr. Genug. Der Herr redet, ohne die Dinge zu kennen. Ich habe ihm das Leben gerettet. Mehr als einmal. Die größte Härte war anbefohlen. Ohne Erbarmen. Er sollte verschwinden. Ausgetickt sein. Man misstraute mir. Ich hatte ihn zu gutherzigen Bauern gebracht. Es wurde imputiert, ich hätte ehrgeizige Pläne auf das Weiterleben des Gefangenen gesetzt. Ich verstehe. Ich beließ ihn in einem menschenwürdigen Kerker mit Fenstern. Durch das Fenster fiel ein Schuss in der ersten Nacht und streifte ihn am Hals. Ein zweiter gegen Morgen und ging ihm zwischen Arm und Brust hindurch. Ohne mich wäre er erwürgt. Ich wünsche nicht, von euch verkannt zu werden. Hier, seht, das allerhöchste Siegel, die eigenhändige Unterschrift der höchsten Person. Ich gehe sehr weit mit euch. Überführt eines geplanten Attentates auf die geheiligte Majestät? Darunter das Signum seiner Eminenz des Siegelbewahrers? Dieser Knabe, die Schrift ist 9 Jahre alt. Damals war er ein Kind. Ein Dämon ist alterlos. Ein Dämon? Das Lamm mit gebundenen Füßen. Sterne haben, bevor er geboren war, auf ihn gewiesen, wie mit blutigem Finger. Und das Verkündete traf ein, punktweise, ihn grässlich zu bestätigen, als den, der außerhalb der menschlichen Gemeinschaft steht. Er war überführt, ehe seine Lippen ein Wort bilden konnten. Überführt? Des Majestätsverbrechens. Was vermag ich? Nur Wiedergeburt heilt einen so Zerrütteten. Man führe ihn in seines Vaters Haus zurück. Nicht übers Jahr, nicht über einen Monat, sondern morgen zur Nacht. Ihr wisst nicht, was ihr sagt. Diese Medizin flößt ihm ein, dann ladet die Welt auf seine Schultern. Er wird sie tragen. Ich müsste einen Tag lang mit euch sprechen und mir ist die Lippe versiegelt wie die Hand gebunden. Ich habe euch auch schon mehr vertraut als irgendwem. Eure Rettung geht durch seine Hand oder ihr versinket in dem Wirbel. Es hängt alles an einer Kette. Ja, ihr kennt die Welt als ein Philosoph, aber nicht als ein Handelnder. Niedertracht! Dieses eine Wort ist über dem Handeln der Welt geschrieben. Nennt es so, aber sie ist das Allmächtige. Aber die Entscheidung steht bei der Kraft im freien Willen. Wie denn? Der Leib allein macht euch dem höllischen Gespinst untertan. Dies aber ist euer Werk, das Zeugnis ablegen wird gegen euch. Ich bin ein Instrument, weiter nichts. So spricht der Leib. Aber der Geist kennt seine Schuld. Ich wollte von euch richtiger gekannt sein. Sie haben geschaltet mit Gottes Geschöpf. Sie haben sich an Gott unmittelbar vergangen. Und wenn es ein Dämon und Teufel ist, vorwitziger Mann? Ein Aufrührer gegen Gott und die Welt. Nemo contra Deum, nisi Deus ipse. Wo sieht der Herr die Bürgschaft für solchen alles aufwiegenden Wert der Kreatur, von der wir uns unterhalten? Das erste ist eines Menschen Stimme. Dieser sagt ein Wort und es ist, als gäbe es uns die Seele hin, damit wir sie essen wie Brot und trinken wie Wein. Das zweite ist eines Menschen Blick. Dieses in Ketten liegenden Geschöpfes Blick geht durch die Seele stärker als der Schall einer Posaune. Er ist heilig und unberührt. Er ist auserlesen als ein Gefäß, dessen Gebrauch niemand wissen kann. Verratet ihn nicht. Lasset diese Trompeten nicht sein wie das dreimalige Krähen des Hahnes. Verratet nicht um der Heiden willen den, der in eure Hand gegeben ist. Ich sehe wie durch plötzliche Erleuchtung die Möglichkeit einer Probe. Wodurch man den Unglücklichen retten könnte. Der Herr ist imstande, einen sicher wirkenden, gewaltigen Schlaftrunk... Ich habe ein Theriak im Besitz, das die Kräfte der Seele in tausendfachen Schlaf legt. Und könntet mir dasselbe durch eine vertraute Person zusenden? Ich errate, ihr wollt den Bewusstlosen in eine andere Umgebung schaffen, ihm gewisse Personen vor Augen bringen? Wir wollen kein Wort zu viel aussprechen. Ich spiele noch in diesem Augenblick um meinen Kopf, wofern ich zu weit gehe. Und wenn er die Probe nicht besteht... Euer Blick sagt etwas Grässliches. Dann wird es vielleicht gelingen, ihm das gleiche Leben zu fristen, das er bisher geführt hat. Wie, was sprecht ihr aus? Gewahrsam auf ewig, in den Turm, den ihr kennt. Im günstigen Fall. Dazu biete ich nicht die Hand. Dann ist es wohlverstanden. Der Herr, der die Kreatur ihrem Schicksal überlässt. Der Schlaftrunk, der vor und nach der Probe das Bewusstsein völlig auslöscht, sodass die getane Reise dem halbverstörten Sinn als nicht gewesen, als eine bloße Wahnspiegelung seines Hirns bewiesen werden kann. Das ist unabgängliche Bedingung. Es hieße, ein Geschöpf Gottes in den Wahnsinn treiben. Einen anderen Ausweg gibt es nicht. Ich gebe euch eine halbe Minute Bedenkzeit. Überlegt euch's. Der Reitende kann den Schlaftrunk morgen Nacht bei mir abholen. Ist dies der Ort, wo der Bruder Ignatius die empfängt, die mit einem Anliegen zu ihm kommen? Hier, stellt euch hin und wartet alle. Vorwärts du und melde, wie ich dir sagen werde. Ich darf nicht melden. Das ist nicht meines Amtes. Meines Amtes ist aufschließen, zuschließen. Weißt du, wer vor dir steht? Weiß nicht, darf's nicht wissen. Ist nicht meines Amtes. Hier steht die Majestät von Polen, unser aller König und Herr. Hörst du mich, Torwart? Der König? Melde. Es ist einer da. Basilius. Und in großer Not. Und sein Anliegen ist dringend. Ja. Bruder Ignatius wird bald kommen. Gedulde sich die Herrschaft, Majestät. Heute ist St. Ägidi-Tag. Da geht der Hirsch in die Brunft. Ein schöner, heller Abend. Es bleibt lange noch Schusslicht zwischen dem Fluss und dem Wald. Und groß und fürstlich tritt der Hirsch aus dem Wald und löst die Lippen, dass es scheint, als ob er lache. Und schreit machtvoll, dass die Tiere im Jungholz ihre zitternden Flanken aneinander drücken vor Schreck und Verlangen. Wir waren wie er und haben majestätische Tage genossen, ehe das Wetter umschlug. Und den schönen Weibern lösten sich die Knie beim Laut unseres Kommens. Und wo wir beliebten einzutreten, da beschien der silberne Leuchter oder der rosige Kienspan die Vermählung Jupiters mit der Nymphe. und diesem schien kein Ende gesetzt, denn unsere Kräfte waren fürstlich. Nun aber ist seit Jahr und Tag die Hölle los gegen uns. Es lauert eine Verschwörung gegen unser Glück unter unseren Füßen und über unseren Haaren, die sich sträuben. Und wir können die Rädelsführer nicht greifen. Die Mauern wanken von den Grundfesten aus. Und unser Weg ist ins nicht mehr Gangbare geraten. Auch dies war in der Prophezeiung. Es war ein Gräuel darin, von denen jeder gesagt hätte, dass sie nur könnten bildlich gemeint sein. Und sie fangen an, im wörtlichen Verstande einzutreffen. Der Hunger ist in der Prophezeiung, die Seuche ist in der Prophezeiung, die Finsternis erleuchtet von brennenden Dörfern, der Soldat, der die Fahne abreißt, der Bauer, der vom Pflug läuft und seine Sense umnagelt zur blutigen Pike, die Kometen, die Erde, die sich spaltet, es ist alles in der Prophezeiung. Und der, dem die Fahne der Rebellion vorangetragen wird, das ist mein leiblicher Sohn, mein einziges Kind, den ich gewonnen habe in rechtmäßiger Ehe. Und sein Gesicht ist wie eines Teufelsgesicht, wiedergeboren aus dem höllischen Feuer. Und er ruht nicht, bis er mich findet und seinen Fuß auf mein Genick setzt. So geschieht's am hellichten Tage. Und die Sonne geht aus vor Grausen. So prophezeit wortwörtlich, punktweise geschrieben, wie ich es spreche. Oh. Oh, ich bin sehr krank, meine Getreuen. Ich hoffe, ihr habt mich zu einem Arzt begleitet, der mir helfen kann. Herr Kardinal, Bruder Ignatius, der König von Polen wünscht euch einen guten Abend. Wer bist du, der sich vordrängt, ungerufen? Ich, der König, trete vor meinen alten Ratgeber und klage die Not des Landes. Ich kenne den Herrn nicht. Kardinal Großalmosenier, Großkanzler der Krone, Großsiegelbewahrer des Reiches, das erhabene Königreich liegt vor dir. Sag's noch einmal. Was ist denn das? Das erhabene Königreich? Ja, hast du nicht unser Siegel geführt? Hast du nicht unser Richtschwert geführt? Jetzt brauchen wir dich. Schrei nicht eitel. Eitel war dein Getanes, dein Gedachtes, dein Gezeugtes. Von dir selber im Mutterleib vereitelt. Vater, straf mich, aber verlass mich nicht. Vater, das ist ein furchtbares Wort. Nimmst du wirklich das Wort in den Mund? Ich habe meinen einzigen Sohn von mir getan, dahin, wo ihn die Sonne nicht bescheint. Diese Tat und alle Taten habe ich getan unter deiner Gewalt. Du hast mir gezeigt, eine heilige Ordnung gesetzt von Gott, die hießest du mich schützen. Und in ihrem Dienst waren wir verbunden. Wir verbunden? Wo war deine Menschheit, die sich hätte verbinden können mit der meinigen? Denn ein Mensch fängt dort an, wo ein viehisch gelüstender Leib überwältigt ist und unter die Füße gebracht von Wesenheit. Das war nicht deine Sache. Dein Wollen sitzt unter dem Nabel. Und dein Unvermögen in der Herzgrube. So warst du ein Leib und hast gewuchert mit deinem Leib. Und an deinem Leib wirst du gepackt werden. du Basilisk, dass ich aus dir herausreißen könnte, die Wahrheit. Denn immer hast du das Letzte vor mir verborgen. Die Wahrheit, die da ist hinter allem Schein, wohnt bei Gott. So ist es Gott oder Satan, der durch die Sterne redet? Lügen die Sterne? Es ist durch die Sterne prophezeit. Er wird seinen Fuß auf meinen Nacken setzen, bei hellichtem Tag und im Angesicht meines Volkes. Ich war unfruchtbar, so viele Jungfrauen und Weiber ich erkannte. Und es wurde gesagt, fruchtbar im Brachmond an der Königin. Und meine Königin wurde guter Hoffnung im Brachmond. Es wurde gesagt, er kommt wie einer, der die Türen einrennt. Denn er ist ein Gewalttäter von Anbeginn. Und das Kind wurde geboren und es zerriss der Mutter den Leib, widerstrebend der weisen Frau und dem Arzte. Er wollte da sein, nackt aus dem Nackten, blutig aus dem Blutigen, tödlich aus dem Tödlichen und wahrmachen die Prophezeiung vom ersten Schrei an. Aber es ist dein Kind, geboren in heiliger Ehe. Fleisch von meinem Fleisch, du sagst es. Verwende dich bei Gott für mich. Gib mir mein Kind wieder. Oder nimm sein Blut auf dich. Ich habe befohlen, den Mann herzubringen, der ihn bewacht. Ich will das Kind nicht so leben wissen, aber meine Hände sollen rein bleiben von seinem Blut. Wenn ich das Geschöpf unschädlich gemacht habe, in einem Turm mit Mauern 10 Schuh dick, und der Aufruhr soll zu keinem Haupte gelangen, warum ist dann der Aufruhr dennoch gekommen? Sind das Spiegelfechtereien? Schaff mir, dass Gott eine deutliche Sprache führt, und ich will handeln nach seinem Willen. Als ein christlicher Souverän. Gott, nimmst du das Wort in deinen nassen Mund? Ich werde dich lehren, was das ist. Gott! Du kommst zu mir um Hilfe und Erquickung und findest, was dich nicht freut. Du willst aus deiner Haut, bietest und bietest. Mord sogar bietest du an, aber vergeblich. Ganz leise ist die Hölle in dich hineingewachsen, die da heißt, verlassen von Gott. Majestät, hier bringe ich den Edelmann, der den einsamen Turm befehligt. Dieser? Sein Wächter? Majestät. Wir sind gewärtig, dich klagen zu hören. Es ist ein tobender Simson, den wir dich bewachen hießen. Wir werden zu beloben wissen, aber wir fürchten in deinem Aug das Spiegelbild eines unnatürlich wütenden Dämons zu gewahren. Es ist ein sanfter, schöner, wohlgeschaffener Jüngling. Voll Hass im Innern. Wie ein Schwamm, vollgesogen von Gift. Arglos. Ein weißes, unbeschriebenes Blatt. Ah, menschlich? Ein Mensch? Oh, gefiel es dem undurchdringlichen Ratschluss, den Jüngling einer Prüfung zu unterziehen. Prüfung? Man ließe ihn, bestünde er sie nicht, in ewiger Kerkernacht wiederum verschwinden. Für den Unglücklichen wäre es wie ein kurzer Traum, mitten im dumpfen Schlaf. Der Traum einer Nacht. Nein. Kühn. Und zu kühn. Nicht zu kühn. Durch Handeln wird uns die Welt zur Welt. Er hat nie gehandelt. Er kennt nur Schatten und Bilder. Nur Träume. Zu kühn. Wer könnte sich verbürgen? Ich, Euer Majestät. Für alles. Mit diesem Kopf. Ein offenherziger, mannhafter Edelmann. Ja. Es ist vielleicht der Ariadne-Faden in der Dunkelheit des Labyrinths, den deine Hand uns reicht. Noch wissen wir nicht, ob ihn zu ergreifen die Umstände uns gestatten werden. Wir werden uns bedenken. Wie viele Jahre waltest du des schweren Amtes? 22 Jahre. Sein Alter. Beispiellos. 22 Jahre. Oh. Die Nähe eines treuen Mannes, welch ein Schatz. Berater, Tröster, du hast mir das Leben wiedergegeben. Aufgeschaut, Sigismund, der Toni ist zurück. Ja, wo war denn der Toni? Was ist das? Hast du gezündet im Stroh? Da schau, Brandstifter! Freut dich das Böse, bist ein Teufel. Also sag, du sollst reden mit mir. Reden ist Menschheit. Wenn die Viehheit reden könnt, wären Wolf und Bär die Herren, deten kommandieren auf der Welt. An der Red erkennt man den Mann. Aufräumen jetzt. Bist doch ein Mensch. Anton, was ist denn das? Ein Mensch? Wie ich ein Mensch bin? Das schau hin! Besuch kommt. Das ist jetzt ein fideles Gefängnis. Geht bald zu wie in einem Taubenschlag. 7 Jahre habe ich ihn nicht gesehen. Es war, dass ihm Krallen gewachsen sind. Glühende Augen wie bei einem bösen Nachtvogel. Gelogen. Zeig deine Hände, Sigismund. Mutter. Bist du zu mir gekommen? Dein Haar ist wirr. Ebenbild Gottes. Halt auf dich. Wo ist der Mann? Der Ziehvater ist tot seit 4 Jahren, siehst ihn nie wieder. Ich sehe ihn recht oft. Erst vorige Nacht. Er liegt hinterm Ofen, in einer ganz finstern Kammer. Ist das die Hölle? Wo sie liegen auf feurigen Betten, ihnen mit Angelhaken die Zunge aus dem Munde gerissen wird. Oder sind wir schon hier in der Hölle? Bete! Bet um Erleuchtung. Gegrüßt seist du, Maria, voll der Gnade. Ich möchte wohl, aber es lässt mich nicht. Ich bringe nicht auseinander mich und das andere. Es wächst mit mir zusammen. Unken und Asseln, Mauern und Türmen. Es ist alles bald groß, bald klein, das mir schwindelt. Ein Strohhalm, wie ein Balken, legt sich auf meine Seele, zerquetscht sie. Einen Turm, einen Berg. Blas ich vor mir hin wie Staub, so, so. Ist meine Seele so stark? Deine Seele ist ein Web aus reinem, unverlöschlichem Licht. Wo ist aber meine Seele? Wie denn? Wie fragst du da? Ich frag recht. Weißt du noch, das Schwein, das der Vater geschlachtet hat? und es schrie so stark und ich schrie mit. Und wie ich dann kein Fleisch hab anrühren können, war das die Seele, die aus ihm geflohen war in dem letzten schrecklichen Schrei? Und ist meine Seele dafür hinein in das tote Tier? Du sprichst nicht recht. Bet mit mir. Vater unser, der du bist im Himmel. Du bist nicht meine Mutter, dem Fleische nach. So hörst du nicht meine Stimme, die zu dir ruft. Ich höre deine Stimme. Wo ist meine Mutter dem Fleische nach? Warum hilft sie mir nicht? Wo ist mein leiblicher Vater, dass er mich im Stich lässt, da er mich doch gemacht hat? Ich recke die Hände und schreie nach ihm. Vater! Sieh hin auf den. Das ist dein Vater und dein Erlöser. Ich kann's nicht sehen. In mir ist Feuer und Finsternis. Er soll mir helfen. Auf die Augen, schau hin. Verlassen vom Vater im Himmel, mit Dornen gekrönt, mit Ruten geschlagen, ins Gesicht gespien. Erschau das. Umgekehrt. Umgekehrt. Hat frei umhergehen dürfen. Auf einem Schiff fahren. Hochzeit mitessen. Schau hin, Bock, du Widerspenstiger. Dahin hat ihn's Schiff gefahren. Nägel durch die Hände, die Knöchel durchgeschlagen, den Leib angestochen. Fest die Augen auf ihn, an ihn denken bei Tag und Nacht, oder du gehst verloren. Mutter! Erzürne mich nicht. Weg von mir, ach, keinen Leib an meinen Leib. Messer und Ketten, Prügel und Stein, aber keinen Leib. Ihr heiligen 14 Nothelfer, fahret herbei diesen um Hilfe. Tut ab von ihm gefletschte Zehen, geballte Fäuste und bewahrt seine Seele vor der Gewalttat und dem Übel. Amen. Mutter, du wendest dich und gehst fort von mir. Weißt du denn, was geschehen wird mit mir? Sigismund, der Herr. Ich komme, um dir Freude zu bringen, Sigismund. Achte gut auf das, was mein Mund jetzt spricht. Du bist die oberste Gewalt über mir. Vor dir zittere ich. Dünke ich dir so fremd, Sigismund? Habe ich nicht vor dir das große Buch aufgeschlagen und darin dir Bild für Bild die Dinge der Welt gewiesen und dich dadurch ausgesondert unter deinesgleichen? Ungleich dem Tier hab ich Begriff von meiner Unkenntnis. Ich kenne, was ich nicht sehe, weiß, was ferne von mir ist. Dadurch leide ich Qual. Wie kein Geschöpf. Wunderbarer Vorzug. Danke mir, denn ich habe das Wunder der Sprache in deinen Mund gelegt. Ach. Warum stöhnst du? Ein furchtbares Wort aber ist, das wiegt alle anderen auf. Was ist das für ein Wort? Sigismund. Wer ist das? Ich? Wo hat's ein End? Wer hat mich zuerst so gerufen? Vater? Mutter? Zeig mir sie! Deine Eltern haben dich von sich getan. Du warst schuldig vor ihnen. Schuldig? Grausig ist das Tier. Es frisst die eigenen Jungen noch feucht aus dem Mutterleib. Meine Augen haben's gesehen. Und doch ist es unschuldig. Forsche nicht, bis der Vorhang zerreißt. Warum redest du so groß zu mir? Was schwingst du in der Hand? Das funkelt und glüht. Feuerluft schwing ich in der Hand. Elixier des neuen Lebens. Balsamische Freiheit. Trink dies. Du hast mich gelehrt, dass man Gefangene umbringt durch einen Trunk. Sag mir zuvor, wer ich bin. Und ich folge dir wie ein Lamm. Sie werden es dir schon sagen. Sobald du wo eingetroffen bist. Nur nicht im Voraus viel fragen, das macht die Leute aufsässig. Bürst ihn weg, den Trank. Ich hab Angst, Anton. Ich kenne es seinen Blicken an, dass ich sterben muss. Sollen dich die Knechte mit Fäusten packen? Dich zwingen zu deinem Heil, Sigismund! Kommst du mir so? Gut. Ich trinke. Und ich zieh dich nach. Vor Gottes Gericht. Sieh mich nach auf den Thron. Sieht den Euer Gnaden nicht, hat einen Heiligenschein überm Gesicht. Oh, du heiliger, verklärter Marterer, du. Ach, nichts sehe ich als die angekündigte Wirkung des Elixiers. Der Trank ist das Honorar wert. Da schaust her. Jetzt hat sich der Heiligenschein in ihn hineingezogen. Das muss ein gutes sein, der Elixier. Ich möchte wohl das Becherl ausschlecken. Untersteh dich. Welche Versammlung von Gedanken in mir. Mächtig stehen sie in meiner Brust, wie gekrönte Könige. Jetzt habt ihr so martialische Gedanken. Da glaubt der Mensch. Er tue an seinesgleichen übel oder gut. Aber wer berührt das Innere? Das ist unberührbar. Ich habe geklagt, dass mein Vater verborgen sei. Mein Vater ist ja bei mir. Der Mensch erkennt schwer, was ihm nahe ist. Er sieht die Mauern, aber er sieht nicht, wer mit ihm im Zimmer ist. Hier, innen, sind die vier Enden der Welt. Schneller als der Adler fliege ich von einem zum anderen. Und doch bin ich aus einem Stück. Und dicht, wie Ebenholz. Das ist das Geheimnis. Jetzt redet der Bub so schön wie aus dem Büchel. Schweig und ruf die Knechte. Sind schon da. Der Mensch ist eine einzige Herrlichkeit. Und er hat nicht zu viel Leiden und Schmerzen, sondern ihrer zu wenig. Das sage ich euch. Es hebt mich auf. Ganz weg ist alle Furcht. Nur die Füße werden auf einmal so kalt. Wärm sie mir, Anton. Erkennst mich denn? Heb sie mir in den feurigen Ofen. Darin wandeln, singend die Jünglinge, meine Brüder. Herrgott, dich loben wir. Vater, in deine Hände. Den Reisewagen anführen lassen. Die Eskorte soll aufsitzen. Stärke mich unaufhörlich mit deinem Rat, ehrwürdiger Vater. Ich habe meine weiche menschliche Natur der höheren Einsicht unterworfen. Auch die Heilige Schrift. Ich weiß, auch die Heiden. Es waren die höchsten Beamten in Rom. Sie standen nicht an den eigenen Sohn. Zweien Söhnen ließ der Konsul das Haupt an einem Tag vor die Füße legen. Zweien an einem Tag? Was waren seine Argumente? Damit dem beleidigten Gesetz Genugtuung werde. Wie, dem Gesetz? Das Gesetz und der Souverän sind eins. Vatersgewalt. Der Vater ist der Schöpfer. Die Gewalt abgeleitet unmittelbar von der Gewalt des schaffenden Gottes, dem Quell allen Daseins. Und die Absolution? Wenn ich mich genötigt sehe, ihn dorthin bringen zu lassen, wiederum, meinen leiblichen Sohn, wiederum hin, wo die Sonne ihn nicht bescheint? Der Prinz wird in wenigen Augenblicken in den Burghof einreiten. Welche Sprache ist von ihm zu erwarten, wenn er vor uns tritt? Die ehrerbietigste, aber freilich nicht, wie sie an einem Hofe gesprochen wird. Sondern? Wie vielleicht die Engel sprechen. Der oberste Begriff der Autorität ist diesem Knaben eingeprägt. Der Begriff unbedingten Gehorsams. Mein König, bedenke, dass der Jüngling diese Welt nicht kennt. So wenig als seine Stellung in ihr. Er kennt ein Höchstes. Er hebt seine Augen zu den Sternen und seine Seele zu Gott. Wir wollen hoffen, dass dies genüge. Denn die Welt ist außer Rand und Band. Und wir sind entschlossen, das um sich greifende Feuer zu ersticken und, wenn nötig, in Strömen des Blutes. Der Prinz steigt vom Pferde. Wartet draußen. Was ich mit dem Prinzen zu sprechen habe, verträgt keine Zeugen. Graf Adam führt ihn die Treppe herauf. Fort, dort hinein, zu den übrigen. Tu ein Wunder, Herr im Himmel, und versöhne ihn mit seinem Schicksal, dessen unschuldiges Werkzeug ich war. Amen. Majestät, der Prinz, euer Sohn. Ich will mit ihm allein sein. Mein Sohn, sprich. Lass mich deine Stimme hören. Wir sind begierig nach ihr. Wir haben ihren Klang zu lange entbehrt. Ich rede laut das Wort der gerührten Anerkenntnis, denn du vermagst nicht zu wissen, was du gegen uns verschuldet hast. Vater. Vernimm einmal für alle Male Erbe von Polen. Wir vermögen nicht zu misshandeln als König an dem Untertan, als Vater an dem Sohn. Und hätten wir dir ohne Gericht das Haupt auf den Block gelegt, so war uns heilige Gewalt verliehen. Denn wir waren vor dir. Und so bist du in unsere Hand gegeben, von Gott selber. Woher so viel Gewalt? Woher? Von Gott. Unmittelbar. Vom Vater her, den du kennst. Ahndet dir, wer vor dir steht? Gib schon dein Geheimnis preis. Lass schon dein Gesicht vor mir aufgehen. Ich habe nie einen Menschen geküsst. Gib mir den Friedenskuss, mein Vater. Nimm mich zu dir. Genug. Ich liebe solche Worte nicht. Komm zu dir, Prinz von Polen. Besinne dich, von wo ich, dein König, dich gerufen habe und wohin ich dich erhöht habe. Erhöht? Erhöhst du mich jetzt über mich selber? Zu dir? Mutter, Vater, nimm mich zu dir! Du bist ehrgeizig und begierig nach Macht. Das lese ich in deinen Zügen. Mir vertraue und keinem sonst. Eines ist Königin Not, dass sie sich ihrer bösen Ratgeber zu erwehren lernen. Sie sind die Schlangen an unserem Busen. Hörst du mich, mein Sohn? Antworte mir. Ich höre, mein Vater. Du bist verschlossen, mein Sohn. Du bist schlau und geschickt. Ich sehe, du bist jedem Geschäft gewachsen. Ich übertrage dir das Erste und Größte. Mach uns frei von der Schlange Julian, die uns beide umstrickt. Weh, mein Vater. Unter seiner Peitsche den Erben dreier Kronen und mir deine Wildheit vorgespiegelt, meine Tage vergiftet, meine Nächte ausgehöhlt mit dem Schauermärchen von einem tobenden Knaben mit mörderischen Augen, mit dem Gespenst eines geborenen Aufrührers? Begreifst du die Anstalten der satanischen Bosheit? Begreifst du, wer den Keil treibt mit rastlosen Schlägen 20 Jahre lang zwischen Vater und Sohn? Was ist das für ein allgemeiner Aufruhr, mit dessen Androhung er nun wieder mein argloses Herz bestürmt? Was für ein Aufruhr? Ich weiß von keinem Aufruhr. In wessen Hand, wenn nicht in der Sein, laufen die Fäden zusammen? Und zu welchem Ende verknüpft er seinen Namen mit diesen Anstalten? Schwant dir's, mein armer Sohn, zu welchem Ende? Dich an ihn zu ketten durch die Gemeinsamkeit des an mir begangenen Frevels, einen zweiten Basilius aus dir zu machen, einen zweiten Ignatius aus ihm? Ich begehre nicht, dass du mir deinen Lehrer preisgibst. Ich gab ihn dir preis. Du gibst ihn mir preis? Meinen Lehrer? In deinen Händen sei sein Geschick. Verhafte diesen Julian und sieh zu, ob der angezettelte Aufruhr nicht dahinfällt wie ein Bündel Reisig. Deine erste Tat sei jäh, erschreckend, besinnungsraubend und wäre sie die Hinrichtung dieses Julian. Das ist eine Königsgroßheit, die ich zu ahnen vermeinte, wenn ich einen Rossknochen schwang überm Getier. Wer bist du, Satan, der mir Vater und Mutter unterschlägt? Lass mich los, Wahnwitziger, auf deine Knie! Warum wird dein Gesicht so gemein? Ich habe schon einmal einen alten Fuchs mit Händen erwürgen müssen. Er hat gerochen wie du! Auf den Richtloch mit dir im Angesicht des Volkes! Ich bin jetzt da! Diese Stunde zu deinem Schrecknis hat mich geboren! Zu Hilfe! Zu Hilfe! Nieder auf den Boden! Ich will treten auf dich! Seitdem ich da bin, bin ich König! Wer ruft? Was ist geschehen? Der König ist tot! Auf die Knie mit euch! Es lebe der König Sigismund! König Basilius lebt! Zu Hilfe seiner Majestät! Es ist nur ein König von Polen! Vivat Basilius! Es ist geschehen, wie prophezeit war. Er hat seinen Fuß auf mich gesetzt, im Angesicht des Volkes. Dunkler Ort wird diesem Wesen zum Aufenthalt angewiesen. Als ein namenloser, nie zu nennender, verbleibe er in ewigem Gewahrsam. Du, Julian, über dir schwebt unverjährbares Urteil. Wegen hochverräterischer, satanischer Konspiration. Aufgeschoben nur die Vollstreckung, hängt das Richtschwert über dir bei Tag und Nacht an einem Haar. Du bleibst nach wie vor sein Wärter. Der Ort ist der Turm, einsam im Gebirge. Weck ihn, Anton. Sigismund, schläfst du? Er hat die Augen offen. Mein Wächter, du bist lange nicht bei mir gewesen. Ich habe eine Reise tun müssen, heimlich, um deinetwillen. Wir haben nicht Zeit zu verlieren. Vor Tag müssen wir weit von hier sein. Ich habe dich geformt für diese Stunde. Und lasse mich nicht im Stich. Fassest du mich? Aufruhr. Offener Aufruhr schüttelt diese Nacht seinen Rachen. Wie der Bär, der auf das Dach des Schafstalles geklettert ist. Über den Wäldern und Bergen geht jetzt Brand auf. Aber die 10.000, die ein Pferd und einen adligen Degen haben, reiten mit blutenden Sporen querfeldein. Und ihr Feldgeschrei ist dein Name. Nein. Noch mehr. Hör noch mehr. Ich habe durchgegriffen bis ans Ende. Die Erde selber habe ich wachgekitzelt und was aus ihr geboren ist. Den Bauer, den Kloß aus Erde, den fürchterlich starken. Ich habe ihm Atem eingeblasen. Das Tier mit Zähnen und Klauen habe ich aufgestört. Aus Schweineschnauze und Fuchsrachen stößt es deinen Namen hervor. Und er wirkt mit erdigen Händen die Schergen und Büttel. Das habe ich zustande gebracht. Denn Gewalt gibt es, wo es einen Geist gibt. Und Recht hat der, der gesagt hat, dass man die Unterwelt aufwühlen muss. Jetzt steh auf und komm mit mir. Du hast lange genug ins Schwarze gestiert. Wissend, das sind Träume. Denn so hast du mich gelehrt, zu benennen und zu erkennen, was sich regt vor meinem Auge. Träume. So hast du mich es nennen gelehrt. Träume. Recht so. Das Wort war Weisheit und Schutz gegen dich selber. Und wiederum, es träumt dir. Bis es fing, dann hatte es mich. Und keine Hand reißt den Köder aus mir als mit meinen Eingeweiden. Deine Seele hat leiden müssen, um sich zu erheben. Und alles andere war eitel. Du hast mich gelehrt, eitel ist alles, außer der Rede zwischen Geist und Geist. Jetzt aber ist Herrschaft vor dir hingebreitet. Allmacht greifbar, Wirklichkeit. Kniende Männer, 10.000 Edelleute, reißen die Schwerter aus der Scheide. Wer in den Sturm hinaushorcht, der hört deinen Namen donnern von ihren Lippen. Mein Geist schwebt höher. Wenn ich liege, einsam, so geht mein Geist, wohin deiner nicht dringt. Ich habe dich einmal hinausgeführt aus diesem Turm, angetan mit fürstlichen Gewändern. Was aber ist das gegen die Ausfahrt, die ich dir jetzt bereitet habe? Richtig, denn jetzt laufe ich nimmer Gefahr, dass der Wahn als ein Wahn sich ausweist. Du sprichst es aus, mein Sohn, denn diesmal bist du gesichert. Ja, das bin ich. Herr und König auf immer, in diesem festen Turm meines Leibes. Taten tun, das ist nunmehr uns vorbehalten. Nur der Gebietende tut. Die anderen braucht er nur nach seiner Willkür, wie Geräte. Ja, das habe ich erfahren, als sie mich auf den Wagen warfen wie ein Kalb mit gebundenen Füßen. Meine Herrschaft, mein Reich, diese beiden Worte presse an dein Herz. Es zieht sich Lärmen und Schießen immer näher. Jetzt läuten sie Sturm und es riecht nach Brand. Was wäre denn das? Der lebendige Beweis meines Tuns. Sie schießen, Victoria, vorwärts, wir reiten. Du bringst mich nicht von der Stelle. Ich habe mit deinen Anstalten nichts zu schaffen. Zieh an das Gewand! Schnall um den Gürtel! Ich tu's nicht. Ich reiß dich hinaus aus deiner Gruft. Einmal und nicht wieder. Ich werde auf meinem Nacken dich aus dem Kerker tragen! Nein, das wird nicht sein. Ich gehöre mir. Und nichts kann mich berühren. Euer Reiter ist zurück, Herr. Da ist er. Nun, die Bauern sind aus ihren Erdlöchern, haben Flegel in der Hand, Mistgabeln, Sensen. Gerufen von mir. Was zitterst du nach? Deine Botschaft von den Herren. Die Herren sind alle im Wald. Sie gehen nicht mehr heraus. Ihre Füße sind in der Luft. So. Die Bauern sind über sie und haben sie in die Bäume gehängt. Unsere Pferde. Es ist kein Weg frei. Der Olivier, der rebellische Soldat. Rebellisch ist er in meinem Sold. Mit Sendungen und Briefen von mir. Umgekehrt ist auch gefahren. Er und die Seinigen machen mit Spießen unsere Leute nieder. Es ist alles drunter und drüber. Es geht jeder gegen jeden. Ich habe die Hölle losgelassen. Und jetzt ist die Hölle los. So muss ich ihr ins Gesicht schauen. Pferde! Und wehe Sigismund. Sollen wir denn hier allein bleiben, Sigismund? Komm, hinaus, uns verstecken! Verstecken, Sigismund! Soll ich davonlaufen ohne ihn, Mutter der Schmerzen? Sigismund, hör auf mich! Himmlische Trompeten, es geht ums Leben! Jetzt! Jetzt geschieht etwas Neues mit mir. Ich spür's. Wie ein Vorgeschmack. Aber nicht im Mund. Sondern tiefer unten. In der Brust. Ich bleibe hier. Bis ich werde hinausgehen wollen. Ich habe mit denen nichts zu tun, die Schwerter und Messer in den Händen haben. Wenn ich aber sagen werde, ich will, dann wirst du sehen, wie herrlich ich aus diesem Turm hinausgehe. Horch. Leute kommen. Das ist der Olivier! Ist dies die Kreatur? Gebe ihm zu verstehen, dass er sich als unser Alliierter anzusehen hat. Tritt vor, Kreatur. Bist du willens, deines Vaters Blut aus einem silbernen Humpen zu trinken? Wir haben sie dir dein Hirn aus dem Schädel kastriert. Ich bin mein eigener Vater und Sohn und lebe mit mir in Eintracht. Weißt du, wessen Fleisch und Blut du bist? Ich habe es erfahren müssen. Dann weißt du genug. Reiß dein Maul auf und schrei Tod, Gericht und Verdammnis über meinen Mörder. Ich habe einmal geschrien, wie einer, den der Alp drückt. Aber ich habe mir keine Hilfe herbeigeschrien. Wir haben ihn! Hier ist er, der Julian. Her mit dem Judas! Mit dem malefikantischen Hofschranzen! Und ob er aus 97 Wunden blute, her mit seiner Exzellenz, Julian, lebend oder tot. Denn dazu sind wir aufgestanden, damit wir allezeit das Rad der Gerechtigkeit aus dem Sumpf stemmen. Königlicher Prinz Sigismund, erkennst du diesen für den belialischen Judas, deinen Kerkermeister, der dich, unseren König, an der Kette gehalten hat, ärger wie einen Hund? Ich bezeuge, dieser Mann hat mich die Wahrheit gelehrt. Die einzige Wahrheit, Vermöge der meine Seele lebt. Und was ist das für Wahrheit, du Erzkreatur, du Epileptische? Wir wissen von keinem Ding, wie es ist. Und nichts ist, von dem wir sagen könnten, dass es anderer Natur sei als unsere Träume. Er läuft am lichten Tag herum und glaubt, dass er träumt. Er bezeugt, dass sie ihn närrisch gemacht haben. Dafür werden sie von unseren Händen sterben müssen. Wir wollen sie dafür hängen. Aber zuvor will ich diesen Julian zu unseren Füßen um Gnade winseln hören für sein Leben. Vorwärts! Du sollst wiehern vor Angst. Als einen Geständigen will ich dich hängen. Das Gesicht einer Ratte. Du Schnauze eines gierigen Hundes. Klumpen ihr, Wandelnde. Ich habe das Unterste nach oben gebracht. Aber es hat nichts gefruchtet. Nichts. Hängt die lakaische Sau an ein Fensterkreuz! Und nun werde ich mich herbeilassen, eine Rangliste anzufertigen, gemäß der sich zu halten sein wird in jeglichem Stück. Und euch, meine Generalleutnants, will ich Teufelsnamen geben, wie eine alte Hexe sie mir zugeraunt hat. Und unter diesen Namen sollt ihr fliegende Brandrotten kommandieren. Wo die auftreten, da sollen die Edelleute und Stadtbürger pissen vor Angst. Wissen, dass ihr letzte Stündlein geschlagen hat. Ich sage, die in Burgen, Herrenschlössern und Städten wohnen, sollen Junge kriegen vor Grausen. Aus ihren Bäuchen soll das Letzte heraus, wenn sie auf ihren Mauern stehen und uns anreiten sehen. Und was, gestrenger Kapitän, wenn wir die Häuser besetzt haben, was soll dann mit den Herren der Häuser geschehen? Herren, Herren, die Herren sollen kopfunter in den Abtritt fahren. Und die Grundherren? Die sollen in die Erde, von der sie Zins erhoben haben, eingegraben werden. Und die Jagdherren? In Wolfshäute vernähen und ihre Bluthunde auf sie hetzen. Es sollen hinter uns die Geier und die Wölfe kommen. Und die sollen nicht sagen, dass wir halbe Arbeit getan haben. Achtet mir auf den Sigismund, den Basilisken da. Hängt ihm einen Maulkorb um, wofern er seine Zunge nicht im Zaum hält. Euch zwei da will ich verantwortlich machen, dass diese Kreatur nütze und nicht schade. Er soll keinen Schritt tun ohne meine Genehmigung. Generalmarsch! Fackeln voraus! Und ihr da, rangiert euch hinter meine durchlauchtige Magnifizenz! Seht ihn, unseren König. Sprich zu uns, Sigismund. Das ist der arme Leutekönig. Und sie werden vor ihm Schwert und Waage tragen. Sprich zu uns, Sigismund. Wir sind bei dir. Mutter, komm zu mir. Ein Spalt geht auf. Und das Reich dieser Welt wird hineinstürzen. Ich aber werde mit euch hinausgehen. Er spricht zu uns. Bleibe bei uns. Dass wir nicht sterben, o Herr. Ich spüre ein weites, offenes Land. Es riecht nach Erde und Salz. Dort werde ich hingehen. Bleibe bei uns. Harre aus bei uns. Dass wir nicht sterben, o Herr. Wie der Hahn auf dem Hofe rieche ich den grauenden Morgen und die Stunde, wo die Sterne von ihrem Wachtposten abtreten. Lasset uns zusammen fortgehen. Hier ist die Zigeunerin und der Reiter, der sie gefangen hat. Oh, Doktor, sie hat blutige Füße. Er hat sie hinter dem Pferd laufen lassen. Es hätte ihr Tod sein können. Sie ist schwanger. Schwanger vom Olivier? So kommt sie mit dem leibhaftigen Satan nieder. Psst, nicht so laut. Der König schläft. Nein, er ist auf und liest in ein Buch. Nicht so laut. Erhebt euch, König Sigismund. Sind keine Nachrichten herein? Nein, noch nicht. Woher sind die Landkarten? Aus dem Kloster, das gestern Abend rechter Hand unserer Marschlinie gebrannt hat. Meine Tataren sollen sich in Acht nehmen. Wenn ich wieder einen roten Himmel sehe, lasse ich ihre ein Dutzend hängen. Ihr habt schnell die Sprache der Welt gelernt. Wundert euch das, Doktor? Guter Freund, mein Ort ist ein schreckensvoller Ort. Und ich lebe unter den Sternen, auch am lichten Tage. Und nichts ist da oder nicht da. Alles, in dem es ist, war schon da. Eine schöne Darstellung hier auf der Karte. Ja, da liegt das ganze Land, bis ans Gebirge hin. Hier, seht ihr? Die Sümpfe, südlich. In die wir den Olivier mit Gottes Hilfe werfen werden. Oder er uns mit des Satans Beistand. Es heißt, dass Olivier tot ist. Ach. Wir wollen sicherer gehen, denn wir stehen einem starken Teufel gegenüber. Hendrik, was habt ihr bei der Zigeunerin in Erfahrung gebracht? Sie äußert sich, zu solchem Gelump, wie wir sind, wird sie nicht den Mund auftun. Wenn sie mit eurer königlichen Majestät allein wäre. Es wird nichts anderes übrig bleiben. Allein? Unter vier Augen? Und wenn die Kanaille ein Dolchmesser bei sich hat, verhindern das der Herr Doktor. Man hat sie untersuchen lassen bis auf die Haut. Sie hat weder Schriftliches bei sich noch eine Waffe. Genug davon. Tut ihr die Stricke ab. Sie ist jung. Und eher schön als hässlich. Und dennoch schaudert's mich. Lasst ihr die Hände gebunden. Frei die Hände. Und lasst uns allein. Ich habe Meldung, dass der rebellische Haufen, den dein Mann befehligt, von meinen tatarischen Truppen ans Gebirge gedrückt und aufgerieben ist. Was sagst du dazu, Wahrsagerin? Wer? Der General? Wer druckt den? Ihr druckt vielleicht ein ungeborenes Kind, ihr! Das traue ich euch zu! So trägst du ein ungeborenes Kind in dir? Womit ich trächtig bin, das sollst du sehen. Ich bin begierig nach einer Botschaft von deinem Herrn Gemahl. Sie brennt dir auf der Zunge, denn du hast dich absichtlich fangen lassen. Also, tu den Mund auf, bevor ich dich meinen Tataren in die Arme lege. Deinen Tataren? Du hast ja gar keine Armee. Das sind ja nur lauter Lügengeister. Die machst du ja aus Dunst. Aus gelbem, giftigen Nachtnebel machst du die. Wie kämen sie denn so lautlos über einen, wenn man marschiert? Wie könnten sie denn ohne Schrei die Wachen erwürgen? Und doch hast du mit solchem Blendwerk den leibhaftigen Herrgott Olivier in den Sumpf getrieben. Judas, Verfluchter! Ist der rote Satan tot? Ich glaube, du lügst. Ich will seinen Leichnam sehen. Gut. Ich will ihn dir zeigen. Ihr Toten, frisst ihn die Augen aus. Erde, schüttelt den Bauch aus. Was murmelst du? Zwanga, Elio, Melio, Silo, Elvo, Elvo. Aus der Erde, aus der Gruft, aus dem Abtritt, aus der Luft. Wo wimmeln die Kellerasseln her? Was wollen die Mäuse und Ratten? Groß, groß wie die Katzen. Auf, ihr, wir sind viele, er ist einer. Groß wird klein und klein wird groß. Alles springt aus einem Schoß. Du kannst nichts aus deinem Schoß schütteln, schwarzer Engel, womit ich nicht auf du und du wäre. Helft mir, geh tiefer. Her vor mich, den Leichnam. Ich will es. Ich befehle. Olivier. Ja. Jetzt erkenne ich dich. Du hast meinen Blick niemals ausgehalten, wie du noch im Fleische warst. Fort mit dir! Reckst du gebietend deine Hand gegen deinen Herrn? Du Krott! Du Natternbub! Was willst du von mir? Deine Hand will man dir lähmen. Weg von mir! Lichter her! Und schaff das Weib weg! Mein König! Majestät! Olivier ist tot! Versteht ihr mich? Olivier ist tot! Ist das möglich? Verlässliche Nachricht? Handgreifliche Beweise? Er hat mir soeben die Überzeugung davon beigebracht. Wie denn? Wo ist das Weib hingekommen? Ich weiß nicht. Freunde, ich bin Herr im eigenen Haus. Gib mir ein Tuch. Es ist nicht Angstschweiß, sondern ein kalter Tau, der sich vom Anhauch der unteren Welt angesetzt hat. Ein Ding sicher zu wissen, lohnt ein bisschen kalten Schweiß. Ja, Doktor, es war jemand da, aber in anderer Weise als ihr und ich. Es scheint noch etliche Weisen zu geben, von denen wir erst mit nächstem erfahren werden. Ich schrie das Ding an und es verschwand. Es sieht aus, als ob wir zu höheren Dingen bestimmt wären. Eure Majestät bluten ja. Mit zerhauenem Schädel liegt er im Sumpf. Adam, es sind blutige Zeiten. Wo blutig? Hier an der Hand. Wie kommen Eure Majestät zu der Wunde? Ist ein scharfer Schnitt quer über die ganze Palme hin und senkrecht durch die Lebenslinie. Was weiß ich? Ja, ich habe etwas gespürt. Das Weib war mir nahe. Das Weib, da sei Gott vor. Da, ein Messer! Nicht größer als eine Haarnadel. Einen großen Becher vom stärksten Branntwein. Sofort! Was macht ihr für ein fürchterliches Gesicht? Gift? Ist mehr als möglich. Was seht ihr mich so an? Wie? Was habt ihr alle? Bin ich vergiftet? Leeren Eure Majestät auf jeden Fall diesen Becher. Die Zigeuner, weiß ich, gebrauchen das Gift der Viper. Dies ist das einzige Gegenmittel, das mir zur Hand ist. Wir müssen unsere Geschäfte erledigen und können vorläufig die Stunde nicht wählen. Die Grafen sollen eintreten. Wir können diesen zweideutigen Großen jetzt mit freierem Blut entgegentreten als vor einer Stunde. Mir fehlt nichts. Ich bitte inständig. Ich bin völlig wohl. Bis auf... Bis auf was? Nichts. Eine große Schwere in den Beinen. Wir sind auch 3 Tage und Nächte kaum aus dem Sattel gekommen. Darf ich Euer Majestät melden, die Paladine und Bannerherren, so viele ihrer noch am Leben sind, wollen euch huldigen. Meine Vasallen, ich bin gewärtig eurer einträchtigen Huldigung. Stehen die Herren auf. Wir sind im Feldlager, nicht am Hof. Erhabene Majestät, unser aller souveräner König und Herr. So steht auf, Vettern. Stehet. Wie der Morgenstrahl die Schiffbrüchigen nach grausiger Sturmnacht, trifft uns die milde Anrede unseres gnädigen Königs. Heil uns Geprüften! Und heil nach welcher Nacht des Grauens. Die Städte von der Erde weggekehrt mit einem Besen, die Burgen und Klöster starrende Brandstadt, die Felder Blutmoore, die Überlebenden in hohlen Bäumen oder in Klüften unter der Erde. Furchtbar war der Zwiespalt, der unser Herz zerriss. Gewalt und Gesetz, auf denen die Welt ruht, vor unseren Augen in ungeheurem Widerstreit. Der Sohn gegen den Vater, Herrschaft gegen Herrschaft, Gewalt gegen Gewalt, wie Wasser gegen Feuer. Mit den Narren und Verbrechern, den Gottesfeinden und Schwarmgeistern, den Gleichmachern und Selbsthelfern, brach Asien herein und wollte der Herr sein in unserem Hause wie in grausigen Tagen der Väter. Furchtbar über dem Chaos schwang in eines gewaltigen Hand das Banner der zerrissenen Ketten, dass es klang über unseren gebeugten Häuptern, wie Gottes Geißel. Wie konnten wir in dieser Hand die Hand unseres gebenedeiten Königs erkennen? Du hast uns gezeigt Gewalt, unwiderstehliche, und über der Gewalt ein höheres, davon wir den Namen nicht wissen. Und so bist du unser Herr geworden, der eine, der einzige, ein Heiligtum, unzugänglich. Herr, lass uns einen großen König sehen, milde und mächtig. Wer will ich sein? Es lebe der König. Aber dass wir uns recht verstehen. Ich nehme mir heraus, dass ich beides in diesem Dasein vereine. Zu ordnen und aus der alten Ordnung herauszutreten. Ordne, Herr, gib uns Frieden. Die Ordnung, die ich verstehe, ist gefestigt auf der Hingabe und der Bescheidung. Denn ich will nicht dies oder das ändern, sondern das Ganze mit einem Mal. Die Welt will sich erneuern. Und es ist niemand gewaltig in der Mitte dieser Erde als der Großherr der Tataren, mein Verbündeter und ich. Er hat das große Ostreich aufgerichtet, die Kraft Asiens fasst er zusammen. Und zwischen sich und mir hat er den Fluss dort unten gesetzt. Seine breiten Wellen spiegeln das Lächeln unserer Eintracht. Und vielleicht werde ich ihm durch meine Einwilligung Konstantinopel dahingeben als ein Pfand. Denn es ist Zeit, dass die Großen einander in großer Weise begegnen. Eure kleinen Reiche aber, eure Häuser, die ihr gegeneinander baut und euren Glauben, den ihr gegeneinander habt, die achte ich nicht und verwische eure Grenzen. Ich will euch kleine Völker neu mischen in einem großen Mischgefäß. Gewähre, das will ich krönen mit der Krone deiner Väter. Ich will nicht Herr sein in den Formen, die euch gewohnt sind. Es ist noch die Zeit nicht, dass ihr mein sanftes Gesicht seht, sondern das kommt später. Die Göttin Zeit, meine Freundin aus dem Kerker, möge uns günstig sein. Warum wird es auf einmal so finster? Öffnet! Lasset doch Licht herein! Treten die Herren zurück. Dem König ist unwohl. Wie bleich sein Gesicht ist. Zurück da! Der König ist sehr krank. Was ist dort der große, steigende Brand? Hängt die Tataren, dass sie wieder diesen Turm angezündet haben. Die Sonne blendet, seine Majestät. Haltet einen Schild vor. Nein, nein, ich will sehen. Da, dieser flammende Turm dort oben wird von jetzt ab mein Wohnsitz sein. Gewähre, dass wir dich krönen. Ich werde gleich sterben. Du wirst leben, Herr, und die Salbung empfangen mit dem heiligen Öle. Wo war ich? Noch einmal im Turm? In der Schwärze? Zerschmeiß den Turm. Ich will nicht sterben. Es ist niemand da, außer mir. Ihr seht nicht, wie die Welt ist. Nur ich, weil ich schon einmal tot war. Gewändern. Es sind Kinder aus allen drei Ländern und sie haben einen Kinderkönig über sich. Was meinst du damit, Adam? Es sind Halbwüchsige, die sich gesammelt haben. Solche sind überall in den Wäldern, seit der vierjährige Krieg unter Basilius die Grenzländer zu einer Wüstenei gemacht hat. Es sind ihrer Gegend 10.000. Sie haben besondere Rechte und Bräuche und über sich einen gewählten König. Sie flügen und leben wieder wie die Menschen vor dem. Sie verrichten Handwerk und singen dazu. Sie kommen! Schämt euch vor unseren ungewappneten Händen und steckt die Schwerter ein. Was weckt mich noch einmal? Ich weiß deinen Namen und ehre dich nach deinen Taten. Wer bist du? Ein König. Du sollst mir Schwert und Waage geben. Denn du bist nur ein Zwischenkönig gewesen. Wir haben Hütten gebaut und halten Feuer auf der Esse und schmieden die Schwerter zu Pflugscharen um. Wir haben neue Gesetze gegeben. Denn die Gesetze müssen immer von den Jungen kommen. Und bei den Toten stellen wir Lichter auf. Mit einem in der Welt war es mir bestimmt, Blutbrüderschaft zu schließen. Dein Gesicht? Wer ist dieses Göttliche, das jetzt auf die Schwelle tritt. Das zergeht bald. Leiste mir Freundschaft, solange ich da bin. Furchtbar fest haftet die Seele im Leib. Aber die Wahrsagerin hat es gesagt, dass für mich kein Platz in der Zeit ist. In der Zeit könnet ihr diesen nicht messen. Aber außer ihr, wie ein Sternbild,